Hallo, herzlich willkommen zum Antcast Episode 791. Google kann aufatmen. So, erstmal noch was in eigener Sache. Und zwar geht es um die YouTube-Geschichte. Ich kann keine Livestreams machen, weil ich nicht genug Abonnenten habe. Ja. YouTube hat einmal wieder eine Grenze eingeführt. Deswegen, Leute, bitte ich euch, geht auf die YouTube-Community, youtube.com/@thenetcasts und abonniert, liked, subscribed, doppelt gemoppelt, ich weiß, ja. Und interagiert mit den Artikeln, also Kommentare und Ähnliches, damit hier mehr generiert wird, der Algorithmus befriedigt wird, ja, damit eben es hier geschafft wird, die Abonnentenzahl zu erreichen, die benötigt wird. Denn ich möchte eigentlich im Oktober euch Livestreams bringen. Ja. Wenn das nicht geht, dann kann ich es halt nicht tun, aber es wäre schon ziemlich schade. Und vielleicht könnt ihr da einfach mithelfen. Ich habe es schon in der Rios-Wochensicht erwähnt. Tja, zwei Sachen ist Google passiert diese Woche. Und einmal war das sicherlich das Urteil in den USA, dass, ja, und jetzt Google muss nicht Chrome verkaufen. Google wird nicht aufgespaltet und Google darf eigentlich im Prinzip fast alles machen, was sie bisher auch getan haben. Nur, also das heißt zum Beispiel auch dieser milliardenschwere Deal mit, ich glaube 20 Milliarden waren das, man kann es immer noch nicht glauben, dass die Zahl stimmt, ja. Dieser 20 Milliarden Deal mit Apple, damit eben hier Safari die Suchmaschine von damit eben Google die Suchmaschine von Safari ist, ja. Auch das wurde genehmigt, alles okay, ja. Nur es muss jetzt seine Daten mit anderen Tech-Unternehmen teilen, damit eben diese Daten nicht zum Monopol quasi beitragen oder führen, sondern eben, dass alle was von dem haben, was Google eben als ja, übermächtiger Konzern eben bekommt. Okay, also das ist, nicht unbedingt auf die Gegner von Google positiv gestoßen. Ja. Die haben eigentlich ziemlich alle sich dagegen ausgesprochen, haben gesagt, prinzipiell seien diese Maßnahmen, die jetzt verhängt wurden, eigentlich vollkommen sinnlos. Das würde Google nicht zurückhalten, weiter den Markt an sich zu reißen. Egal, wenn man das sieht, also Senatoren, DuckDuckGo, CEO Gabriel Weinberg, Newsseiten, ja, die American Economic Liberties Project Direktoren, und eigentlich alle haben gesagt, dieses Urteil ist schlecht, weil es eben nicht Google stoppt. Ja. Und wie auch immer, so ist es, da wird Google ein Stein vom Herzen fallen, denn es gab ja schon die verrücktesten Kaufangebote, beispielsweise von Ecosia, habe ich ja letzte Woche berichtet, die wollten gar Chrome kostenlos haben, ja, und dann einen Teil ihrer Einnahmen an Google abführen. Ja, dieses Wunschdenken ist jetzt weg, also Google kann Chrome behalten und ja, also ich habe ja gesagt, ich weiß nicht genau, übrigens zählt das auch für Android, ja, also auch Android muss nicht verkauft werden und ich muss sagen, das ist eigentlich auch gut für die Nutzer von Android, denn ich habe ja gesagt, also langfristig auf keinen Fall, vielleicht auch mittelfristig, wäre jetzt ein Fortbestand von Android ohne dass Google Zugriff hätte, extrem unwahrscheinlich geworden. Man kann jetzt spekulieren, was da passiert wäre. Ich habe ja schon gemunkelt von wegen, naja, dann wäre das Einzige, was man machen kann, dass Android eben nicht mehr kostenlos ist, dass eben User auch für die Benutzung zahlen müssten. Und dass dann eben das Ganze natürlich nicht mehr salonfähig ist, dürfte ja klar sein. Klar, man hätte es auch gerne über die OEMs dann machen, also die, wo die Handys verkaufen. Und man kann sagen, okay, 100 Euro pro Handy für uns, ja, und dann wären halt alle Handys 100 Euro teurer geworden oder sowas, ne? Aber ansonsten wäre halt nichts, wäre halt nichts mehr da gewesen, wo, mit dem man mit Android Gewinn machen könnte. Ja, und mit Chrome ist es genauso, als wenn Chrome weg ist, wenn sich das von Google abspaltet und Google kann die Daten nicht mehr von Chrome nutzen, diese bekommt, dann, ja, klar, hätte auch natürlich Chrome nichts mehr davon gehabt. Und wie Projekte ausgehen, außer mal Open-Source-Projekte, ja, die eben keinerlei Einnahmen generieren, das sieht man ja bei solchen Sachen, die Browser, ja, die tümpeln so vor sich hin und das hat auch einen guten Grund. Also es wäre auch für Chrome schlecht gewesen. Aber das alles ist jetzt vergessen, vorbei, alles in Ordnung, wunderbar. Gut, das ist einmal das eine, ja. So. Und dann gab es noch was anderes. Und zwar, die EU hat gegen Google 3,5 Milliarden Dollar Strafe verhängt, wegen Werbetechnikmissbrauch. Ja, also direkt übersetzt, ne? Das heißt also, die Werbung, die von USA, wie, Entschuldigung, von Google, wie Google die Werbung betrieben hat und die Verträge und so weiter, das war also nicht, das ist nicht okay und Google und EU, die EU hat da jetzt auch ein Zeichen gesetzt und muss jetzt, und hat Google jetzt eben dazu verdonnert, diese Summe zu bezahlen. Das ist eine hohe Strafe für Google sicherlich zu berappen. Wenn es dort eben solche Vorgänge gab, dann ist es auch in Ordnung, wenn man so eine Firma maßregelt, ja, denn bei so einer Marktmacht wie Google, da sieht man das ziemlich deutlich, ja, man sieht es auch jetzt bei vielen, in vielen anderen Bereichen, wie schwierig das ist, ja. Die Geschichten sind halt immer wieder die gleichen. Eine Firma hat zu viel Macht, zu viel Marktmacht, dann hat sie ein gewisses oder mehrere Teile von ihren Einnahmen gesichert, indem sie eben andere Mitbewerber raushalten aus diesem Bereich. Und das funktioniert dann eben so lange, bis jemand einschreitet und sagt, hoppla, das geht eben nicht, das dürft ihr eben nicht tun. Und genau das hat eben jetzt die EU gemacht. Und das kommt nicht gut an in den USA. Und jetzt kommt der absolute Hammer. Ihr werdet jetzt erpresst durch die USA. Ja, genau, ihr seid jetzt offiziell Erpressungsopfer. Yep. Denn Trump hat jetzt klar gedroht mit Zöllen, falls dieses Urteil durchgesetzt wird. Also falls dieses Urteil bestehen bleibt, dann wird die EU hohe Strafzölle, also auch Deutschland hohe Strafzölle entgegensehen, weil das wäre ungerechtfertigt und das sind amerikanische Firmen und es wird ja nicht zulassen, dass eben amerikanische Firmen hier ja, gegängelt werden, ja, so, und deswegen wird da, will da Trump eben massive Zölle erheben und hat die Europäer aufgerufen, sofort das Vorgehen gegen US-Unternehmen zu beenden, sofort, ja. Und hat dann eben gesagt, sollte diese EU-Strafe bestehen bleiben, dann würde er den Paragraf 301 einleiten und das ermöglicht eben die Strafzölle und andere restriktive Maßnahmen als Reaktion auf diese auf dieses Urteil. Ja. Heftig, oder? Der absolute Wahnsinn. Also mir brennt so in der Finger zu sagen, ja, dann macht mal, nicht erpressen lassen. Ja, ich muss auch ganz klar sagen, das darf die EU auch nicht machen, egal was es kostet. Herbert gesagt, auf uns kommt harte Zeiten zu, das wird nur ein Teil wieder sein. Wenn schon wegen sowas, wegen einer Firma Zölle erhoben wird, da kann man gleich aufgeben und sagen, okay, dann müssen wir uns einen anderen Handelspartner suchen. Also China ist nicht schlecht, ich sag's nur mal, ne? Die haben echt gute Sachen mittlerweile. Ja, da müssen wir was machen, das geht so nicht. Aber die Realität sieht wieder wahrscheinlich ein bisschen anders aus. Ja, die EU darf nicht zeigen, dass sie sich erpressbar macht, aber auf der anderen Seite darf sie natürlich auch nicht hier über die Stränge schlagen, weil, ja, sagen wir mal, 40, 50 Jahre Abhängigkeit durch die USA, die kann man nicht über Nacht wegschieben, das geht eben so nicht, ja. Das war eigentlich eine viel längere Abhängigkeit von den USA, ja, 70 Jahre oder sowas. Also das darf man nicht, sich vorstellen, dass man dann einfach sagen kann, jetzt wollen wir mit den USA nichts mehr zu tun haben. Das wäre eine Katastrophe. Aber das weiß Trump eben auch. Ja. Und deswegen ist das hier eine schwierige Geschichte. Ich sehe jetzt ein Problem damit. Also grundsätzlich kann so einfach die EU sich auch nicht gegen Gerichtsurteile von sich selbst wenden. Da haben wir eine strikte Trennung davon. Ja, also man kann jetzt nicht sagen, okay, Google muss nicht bezahlen, obwohl ein hohes Gericht entschieden hat oder das höchste Gericht entschieden hat. Nein. Es muss gezahlt werden, ja, dann geht das so nicht. Aber das Problem ist jetzt, das ist noch nicht das höchste Gericht. Google kann noch mal in Berufung gehen. Und dieser Druck, der jetzt ausgeübt wurde, das wird jetzt kritisch. Jetzt haben wir das Problem mit dem nächsten Urteil. Wenn das jetzt wirklich ausgehen würde mit der Erkenntnis, dass Google unschuldig ist, also dass das vorherige Urteil nicht Bestand hat und Google nicht bezahlen muss, dann würde das so aussehen, als ob sich das Gericht erpressen ließe durch die USA und damit natürlich auch die ganze EU erpressen ließe durch die USA. Ihr seht das Dilemma. Also entweder wird es jetzt hohe Strafzölle geben oder die EU und die Gerichte haben jegliche Glaubwürdigkeit verloren. Und seht ihr, das nennt man Diplomatie und das gibt es halt in den USA nicht mehr. Ja? Und früher wäre das anders abgelaufen. Da hat man eine Notiz geschickt, intern, ja, nicht in der Öffentlichkeit. Und hätte gesagt, Leute, also macht da bitte was, ja, oder wir müssen unsererseits auch was machen, ja, so angedeutet. Ja. Und dann wäre eben was entschieden worden, ja, von dem Gericht, was auch immer. Und dann hätte auch das Gericht können sein Gesicht wahren und auch die EU und alle, ja, und intern hätte man sich ja da können dann sagen, okay, ne, das Urteil, das muss Google zahlen, das ist verurteilt worden, also muss Google zahlen und wir beteiligen uns dann an eine Stiftung oder sowas, ja, die eben, wo Google eben auch drin ist, ja, und spenden der Stiftung eben auch diese Milliarden, die eben Google gezahlt hat, ne. So könnte man das beispielsweise machen, das nennt man Diplomatie, ist vielleicht nicht gerade sehr, sagen wir mal, offen und transparent, aber so funktioniert es eigentlich besser in der Welt. Ja? Während hier jetzt bleibt eigentlich dem Gericht nur, dass es eben auch in der nächsten Instanz gegen Google entscheidet, das ist dann die größte Instanz, so glaube ich, weiter geht es glaube ich nicht mehr dann und damit war es das dann, ja. Wie gesagt, das ist jetzt wirklich die große Problematik. Und ich sehe hier auch echt ein Riesenproblem auf uns zukommen. Aber auch Google wird es nicht ganz so wegstecken, denke ich mal. Denn auch für Google heißt es dann, so macht man sich keine Freunde, wenn man Trump im Rücken hat. Das hat man bei Tesla gesehen. Das tut so einer Firma nicht gut. Also die sollten sich ganz schnell lieber mal distanzieren, aber das werden sie nicht tun. Übrigens, da habe ich auch so ein Gefühl, ne? Ist das schon rein persönliches Gefühl. Es gab ja vor kurzem wieder so ein Essen, ne, wo die Tech-Vertreter da waren, die haben alle Trump dermaßen Honig unter den Bart geschmiert. Also glaubt mir, alles schimpft gegen Elon Musk, aber ich kann euch sagen, momentan kriechen alle den Republikanern irgendwo rein, ja, und zwar massiv. Auch das hat in der Tagesschau gestanden, könnt ihr mal gucken, das ist unfassbar, was dort alles gesagt wurde hinsichtlich Trump und was er alles gut gemacht hat und wie toll er ist und er hat der amerikanischen Tech-Szene tolle Möglichkeiten geboten und alles, Wahnsinn, ja. Und ich glaube, Google hat da auch wahrscheinlich ganz schön gebuckelt bei diesem Essen. Ja, weiß nicht, so rein meine persönliche Spekulation darüber, ja. Weil noch vor nicht allzu langer Zeit hat Trump gedroht, Google zu zerschlagen. Ja, Trump hat gedroht, Google zu zerschlagen und war ein absoluter Gegner von Trump. Und jetzt wird auf einmal klar entschieden, wobei das hat wahrscheinlich keinen Einfluss, was Trump möchte oder nicht, sage ich das mal, hoffe ich jedenfalls, dass es noch so eine Gewaltenteilung gibt, ja, dass ein Gericht entschieden hat, okay, Google wird nicht zerschlagen und muss nichts verkaufen, okay, und dann hilft er Google, indem er sagt, ja, aber ne, wenn ihr das Recht, das Urteil, das gefällt wurde von einem europäischen Gericht, wenn das nicht sofort zurückgenommen wird, dann gibt es große Zölle und alles Mögliche und weitere Maßnahmen. Also, okay. Ne? Da brennt es einem echt in den Finger, mal zu überlegen, ob man nicht vielleicht mal ein paar Forderungen stellen soll, also geltliche Forderungen für Rammstein zum Beispiel, also meine ich nur für den Flugplatz, ne? Aber wie gesagt, das wird nicht passieren, weil es wäre schlecht, ne, sagen wir mal so. Aber was soll die EU jetzt tun? Was soll die EU jetzt tun? Ich bin äußerst gespannt, wie in den nächsten Wochen, wie das weitergeht. Wann die Berufung ansteht, weiß ich nicht. Bei diesem Urteil, darauf kommt es dann an. Und dann wird sich zeigen, was dann weiter passiert. Schon heftige Zeiten, in denen wir leben. Das muss ich schon sagen. Technikmäßig hat Europa halt ziemlich lange mit dem Kopf im Sand gesteckt und dann auch aufs falsche Pferd gesetzt. Hat sich einspannen lassen für, naja, sagen wir mal, Kampagnen, ja, die allen anderen vielleicht gut tun, aber nicht Europa. Und das ist natürlich dann insgesamt ein sehr, sehr dunkles Bild, das da jetzt gezeichnet wird. Aber es ist nicht aller Tage Abend. Wer weiß, wohin die Reise geht. Ja, wie gesagt, ein Land steht bereit, ja, uns mit besserer, günstigerer Technologie zu liefern. Und das Land, das ist auch das, was in den nächsten 50 bis 100 Jahren die Zukunft bestimmen wird. Ja, und dann können wir uns überlegen, ob wir vielleicht dann, ja, uns dem vielleicht mal gut stellen sollten und vielleicht jemand anderes, der immer nur droht und erpresst, vielleicht mal auf den zweiten Rang verweisen sollte. Aber wie gesagt, das wird sehr, sehr lange dauern. Ja. Übrigens, das Land hat uns noch nicht erpresst, von dem ich spreche. Ja, ja. Gut, also dann schauen wir mal, wie das geht. Bei Android 16 hat jetzt Google endlich das Pixel Update mit Material 3 Expressive. Material 3 Expressive, ja. Yeah. Dann sage ich doch gleich Material 3 Expressive, ja. Verteilt, und das heißt, Jetzt endlich gibt's das echte Android 16. Ja, es war ja der große Fehler meiner Meinung nach, dass man ein System rausbrachte, eine neue Android-Version mit dem alten Design und dann irgendwann das neue Design hinterher schiebt. Also, ja, okay, gut. Kann man auch machen, wenn man sein System kaputt machen will. Ja? Also vom Eindruck her. Ja? Also gut, wie auch immer. Ob das für andere überhaupt interessant ist, das ist auch wieder eine Frage. Material 3 Expressive, ich kann es einfach nicht ohne das Try sagen. Das ist nicht zu fassen, ja. hat hier auch eben die Frage losgetreten, kommt es jetzt noch für andere Geräte oder nicht? Ja. Material U hat man ja gesehen, das hat ziemlich lange gedauert, bis es aufgefasst wurde und dann auch nur so in homöopathischen Dosen von verschiedenen UIs, die es eben gibt. Ja, und da haben wir dann nicht viel zu tun gehabt erstmal damit und nach kam das. Die Stock-Android-Systeme oder die, wo zumindest keine exzessive UI draufgepinselt hatten, ja, bei denen hat es vielleicht ein bisschen anders ausgesehen. Ja, auch da gibt es ja eben Geräte, auch zum Beispiel der Sony Xperia 1 Mark 7 zähle ich ja dazu, die haben ja immer eine relativ freie oder genaue Interpretation gehabt, wie das Stock Android eben ist. Aber das war es dann auch schon. Ja. Ansonsten waren da auch sehr viele Änderungen drin. Aber ist die Frage, kommt dieses Update überhaupt auf dieses, sag ich mal, Android, auf das normale Android oder bleibt es eben für Pixelgeräte beschränkt? Ja, das ist die Frage. Schön wär's, wenn es dieses Update gäbe. Bisher gab übrigens auf dem Sony Xperia 1 Mark 6 noch kein Android 16 Update. Ja, ist das genau das, was ich gesagt habe? Die Tatsache, dass jetzt eben, das heißt, so viel Updates oder so viele Jahre Updates sollen kommen, heißt noch lange nicht, dass man ein aktuelles Android bekommt. Ja, und vor allem nicht, wann man das bekommt. Offenbar ist ja Android 17 schon wieder in den Startlöchern und ich habe noch mal Android 16 bekommen, das für ein 1500-Euro-Phone von letztem Jahr. Das ist schon ziemlich übel, aber es ist genau das, was ich eben auch leider erwarte von den Android-OEMs, dass es da eben nicht so einfach geht und ob das jemals dann eben selbst wenn das für das normale Android freigegeben wird, dieses Material 3, juhu, ich hab's geschafft, Expressive, ja, ob das dann jemals auf dieses Gerät kommt mit Android 16, das ist die Frage. Ja. Nun denn, also wir werden sehen, Begeisterung kann es bei mir halt jetzt nicht geben, weil ich das Einzige, was ich von diesem Design-Update sehe, ist eben, sind ein paar Screenshots, das war's. Und ehrlich gesagt, haut mich jetzt nicht von Socken. Ja, sieht ganz okay aus, aber wenn ich da zum Beispiel das iOS angucke, das iOS-Design mit dem Class-Design, ja, dann muss ich ganz ehrlich sagen, schade, dass es das nicht auch hier auf Android, Stock Android gibt. Ja, ich weiß, man kann alle möglichen Launcher installieren und mit dem Steaming da rummachen, habe ich gemacht, aber die Launcher sind eben, sind wir ehrlich, also brauchen Ressourcen und einen perfekten Launcher habe ich nie gefunden. Immer ist irgendetwas, was mir nicht gefällt. Eigentlich hätte ich nur gern Stock Android mit Designs, die ich eben frei machen kann und dann wäre ich einigermaßen zufrieden damit, denke ich. Aber es gibt's nicht. Es gibt's nicht. Und ja, was soll's. Ich habe damit abgeschlossen und ich glaube auch mittlerweile, ganz ehrlich, ich bin schon auf dem Weg zu sagen, dass mich Android nicht mehr so begeistert, dass ich das als Mittelpunkt von sehe. Das heißt, früher habe ich ein Handy gekauft, um das neueste Android zu bekommen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, warum ich mir ein neues Smartphone kaufen soll. Ja, das ist vielleicht gut so, ja, nachhaltig und so weiter. Aber diese fehlende Motivation, die ist eben halt nicht gut für die Hersteller von diesen Smartphones, ja. Klar, es bleiben noch andere Sachen, wie zum Beispiel Kameraqualität, ja, und Features, die eben hardwaremäßig in dem Gerät drin eingebaut sind. Aber ehrlich gesagt, die Software, die ist für mich schon wirklich nicht mehr, das ist schon fast ein Ärgernis geworden mittlerweile. Ja. Und das finde ich ziemlich schade. Ja. Ja, da hat auch Nova Launcher nichts geholfen damit, den ich öfters mal installiert habe, hatte für ein paar Wochen und dann wieder runtergemacht habe, weil es einfach, wie schon gesagt, ich möchte eigentlich nur Stock Android haben mit einem Theming und das war's und nicht irgendwelche tausende Sachen, die das Smartphone dann im Prinzip nur noch weiter aufblähen, als es eh schon ist. Nova Launcher jedenfalls war bei vielen trotz allem beliebt, bekannt. Mit Nova Launcher könnte es aber bald Schluss sein. Denn der Entwickler bzw. der Erfinder der App, Kevin Barry, der hat jetzt aufgehört. Der hat keine Lust mehr darauf. Ja? Und hat sich eben jetzt zurückgezogen. Und das heißt, dass wohl der Launcher wo keine Updates oder neuen Funktionen mehr bekommen wird. Gerade ersteres ist natürlich dann das Aus. Also kann ich euch gleich sagen, ein Launcher, der keinen Updates mehr bekommt, installiert den nicht. Weil das wäre zu gefährlich, das wäre absolut leichtsinnig. Gerade sowas wie ein Launcher, da muss genau drauf aufgepasst werden, dass immer alle Sicherheitslücken gestopft sind. Sonst kann es ziemlich übel ausgehen. Und ja, okay, deswegen kann man eigentlich keinen Inactive-Launcher mehr nehmen. Ne? Ob das Teil jetzt als Open Source rauskommt, ist sehr unwahrscheinlich. Es war ja mal eine Zeit lang im Gespräch, dass sowas passiert, aber es ist nie dazu gekommen. Wenn jetzt, nachdem sich der Entwickler eben zurückgezogen hat, ist es extrem unwahrscheinlich, dass eben das kommt. Ja, sogar noch schlimmer, Barry hat also sogar gebeten, die Arbeit an dem Nova Launcher und allen Open Source Bemühungen einzustellen. Das könnte vielleicht sogar bedeuten, dass er das sogar ablehnt. Ja? Das wäre zwar gemein, aber es ist ein gutes Recht. Bisher war Nova Launcher kein Open Source Produkt. Ja? Gibt einem vielleicht auch wieder zu denken, vielleicht nur Open-Source-Produkte nehmen, denn da könnten jetzt zumindest Leute sich erbarmen und hier einen Fork davon machen oder das Projekt weiterführen. Das geht aber jetzt nicht. Wenn ein privater Entwickler eine Non-Open-Source-Software bietet, sollte man einfach Abstand davon halten, weil wenn der Entwickler keine Lust mehr hat oder nicht mehr weiterentwickeln kann, dann war es das eben auch für die App. So einfach ist das. Ja. Und denn, also hier kann man nicht viel machen und man kann aber auch, wie gesagt, dem Entwickler keinen Vorwurf machen. Wenn er keine Lust mehr hat, nicht mehr kann oder was weiß ich, was der Grund ist, das geht uns auch gar nichts an, würde ich mal sagen, dann ist es seine Entscheidung. Aber es sieht jetzt eben für Nova Launcher sehr, sehr schlecht aus. Ich glaube, man sollte sich schnellstens umgucken nach Alternativen, ja, damit eben hier das System noch sicher bleibt. Aber passt auf, es gibt sehr viele dubiose Launcher, die würde ich überhaupt nicht empfehlen. Launcher sind immer schwierig. Leider war Nova Launcher bisher immer ganz okay, also dem konnte man eigentlich vertrauen, diesen Launcher, aber mit den Alternativen müsst ihr jetzt eben genau aufpassen, nicht irgendwo irgendeinen installieren, ja, von dem ihr überhaupt keine Ahnung habt, was das überhaupt ist. Das ist dann auch ganz, ganz schlecht, weil der Launcher halt eben, sagen wir mal, das Herz ist von der Oberfläche und theoretisch kann damit alles gemacht werden. Ne? Also aufpassen. Gut, ich komme jetzt mal zu was anderem und zwar zum Realme Phone 10.000 mAh. Akku soll kommen nächstes Jahr. Das ist beeindruckend. Jetzt sagt ihr im Moment mal, es gibt doch schon 20.000 mAh Akku. Ja, ja, aber ich habe hier so ein 10.000 mAh Gerät liegen und das ist so ein Rugged Phone. Also das ist für zwei Dinge gut. Für Geocaching zwei Tage lang ohne Aufladen 24 Stunden am Tag zu machen, das ist cool. Und für Wildschweine in die Flucht zu schlagen, wenn sie einem angreifen. Okay? So schwer und heftig ist das Teil. Okay, aber trotzdem ist hier dieses Realme-Gerät dann ein bisschen anders aufgebaut. Es ist zwar dicker als jetzt hier diese immer dünner werdenden, setz dich ja nicht hin, wenn du mich in der Tasche hast, Smartphones, aber es ist kein so riesiger Bolide, wie jetzt eben zum Beispiel diese Outdoor-Geräte von Qbot, Ulefone oder Ukitel, ja, wo eben auch als Selbstverteidigungswaffe genutzt werden kann. nur es ist eben ja ziviler, das Gerät. Und das finde ich eigentlich ziemlich spannend, ziemlich gut. Man hat also hier geschafft, den Akku deutlich zu verkleinern und dennoch eben so eine Leistung zu erzielen. Hut ab. Nicht schlecht. Dieses Jahr soll ja noch ein 7500 mAh Akkugerät rauskommen und wie gesagt, nächstes Jahr den 10.000 mAh. Das wäre wirklich gut, weil eigentlich ist das genau sowas wie mit dem Speicher. Eigentlich kann man nicht genug haben. Ja? Natürlich kann man jeden Abend aufladen und ich hab auch nie Probleme mit dem herkömmlichen Akku, weil ich halt immer irgendwo bin, wo ich schnell mal aufladen kann, klar. Aber wisst ihr, komfortabel ist es ja nicht gerade, wenn ich dauernd aufladen muss. Und dann eben so Sachen wie, wenn man dann wirklich mal länger unterwegs ist, ja, und spielt dann was, also immer Pokémon Go oder macht Geocaching oder sonst was, da muss die Powerbank dabei sein und die muss man dann auch während dem Nutzen anschließen. Da hat man so ein Kabel dann hier am Handy hängen. Ja. Und ja, das geht, aber also, wisst ihr, ich kann euch sagen, aus Erfahrung mit dem Qbot, ja, Pokémon Go spielen und Geocachen ohne Powerbank, ja, das ist schon viel, viel, viel, viel, viel besser. Hm. Ja, Sony. Das ist diesmal ein Punkt, wo ich richtig schockiert war. Ich konnte es gar nicht glauben. Ich hab nachgeguckt und es scheint wohl tatsächlich zu stimmen. Was ich noch nicht genau weiß, ist, handelt es sich dabei nur um die App vom Sony Xperia Pro oder auch vom One? Ich habe da unterschiedliche Aussagen gelesen. In dem Artikel von GSM Arena steht zum Beispiel auch genannt das Xperia One Gerät. Was ist passiert? Und zwar, es gibt da eine App, die nennt sich Monitor and Control. Ja? Diese App war bisher kostenfrei und die wird genutzt für das Gerät als Monitor zu benutzen für eine Sony Alpha Kamera beispielsweise. Das ist schon wirklich gut und das machen auch viele Professionelle. Video, also Vlogger beispielsweise, ja. Aber das Problem ist, das Smartphone ist deswegen, also das ist die Nische von diesem Smartphone, ja. diese Nische, die ist jetzt sehr, sehr sauer, weil diese Monitor and Control App, die soll jetzt was kosten, und zwar eine monatliche Gebühr. Es geht los bei 4,99 pro Monat, ja, bis zu 22,99 pro Monat, wenn man alle Funktionen haben möchte. Das ist schon, ja, also mir fehlen die Worte. Das ist eine Funktion, die hat man in der Werbung auch versprochen bekommen. Dann wird auf einmal diese versprochene Funktion kostenpflichtig. Also ich bin drauf und dran, falls das Update bei mir kommt und die alte App Monitor and Control soll eben durch ein Update kostenpflichtig werden. Wenn dieses Update bei mir eingespielt wird, bin ich am Überlegen, ob ich mich nicht dagegen zur Wehr setzen soll. Weil die Funktion ist mir versprochen worden und die darf jetzt nicht einfach kostenpflichtig werden. Ansonsten möchte ich das Gerät zurückgeben. Ja, das geht so nicht. Also, ich bin ziemlich irritiert und nicht nur ich, im Internet bricht die Hölle los deswegen, zumindest unter den Leuten, die das Phone gekauft haben. Da holt man sich ein 1.500-Euro-Phone in dieser Nische und dann kriegt man auf einmal eine Funktion weggenommen, die wird kostenpflichtig mit per monatlichem Abo. Das geht ja gar nicht. Also das geht überhaupt nicht. Ich glaube, Sony, und da muss ich Fandroid recht geben, die haben nämlich geschrieben, dass Sony wahrscheinlich gar keine Handys mehr verkaufen möchte. Ja. Ich bin wirklich schockiert. Ja. Was ich nicht weiß, ist, ob eben die External Monitor App auch davon betroffen ist. Ich habe noch die External Monitor App und die ist noch nach wie vor ganz normal zu nutzen, ja. Ich habe allerdings auch noch kein Update bekommen dafür, also mal warten. Ich weiß auch nicht genau, ich hoffe, ich denke dran, wenn Updates kommen, dass ich die erstmal blockiere, bis ich hier genau weiß, was da los ist, weil die Monitor and Control App, so heißt es bei den neueren Geräten, also zum Beispiel bei Sony Xperia 1 Mark 7 und hier bei mir, das Mark 6, ist eben External Monitor App. Und jetzt weiß ich, ich hoffe, dass die External Monitor App nicht automatisch geupdatet wird auf die neue Monitor and Control App, die dann eben kostenpflichtig ist. Ich habe mir mal zur Vorsicht von APK Mirror, ja, kann ich euch empfehlen, APK Mirror, da habe ich mir mal zur Vorsicht schon diese externe Monitor App heruntergeladen, ja, als APK, damit ich die auch wieder installieren kann, wenn das tatsächlich verschwinden sollte und ich dann die neue ersetzen müsste oder wenn ich mal eben nicht aufpasse und tue die dann doch aktualisieren, was ja auch ziemlich nervig ist, weil seht ihr, das sind lauter solche Sachen. Mittlerweile bin ich mit so vielen Sachen beschäftigt, aufzupassen, den Tricks hinterhältigen Fallen zu entgehen, was die Hersteller hier so alle draufpappen, ja, dass ich echt schon keine Lust mehr habe auf den ganzen Kram. Und ich weiß auch nicht, so etwas nimmt einem die Freude, ja, an den Geräten. Und wenn es nicht schon vorher festgestanden hätte, ja, durch das Xperia 1 Mark 7, weil es eben da diese riesen Schwierigkeiten gab, dass ich mir kein neues Sony-Gerät mehr, kein neues Sony-Telefon mehr in der nächsten Zeit kaufen werde, ja, dann wäre es jetzt eben sicher, dass ich das nicht mehr machen wird, denn also wisst ihr, für ein 1.500-Euro-Gerät, da müssen die eigentlich noch kommen und mir den Hintern auf dem Klo abwischen für den Preis, okay? Und nicht mir Funktionen wegnehmen, die mir versprochen wurde beim Kauf vom Handy, die auf einmal kostenpflichtig machen. Ey, Wahnsinn. Tja. Aber wie gesagt, wie Fandroid geschrieben hat, vielleicht wollen die das auch gar nicht mehr wirklich verkaufen. Und nur so wäre es noch zu erklären, finde ich. Tja. Wow, echt schlimm, was Sony da macht. Und naja, das sind sie halt nicht die einzigen, die momentan eben frei rotieren, was sowas anbetrifft. Google hat ja auch einen Bock abgeschossen mit dem Google 10, aber mit dem Google Pixel 10. Aber wisst ihr, ich hatte heute zwei Meldungen. Ich werde nie mehr drüber sprechen. Ich habe keinen Bock mehr über das Google Pixel 10 zu sprechen, weil das ist einfach zu absurd, was da abgeht. Ja. Und da habe ich keine Lust mehr drauf. Für mich ist Google Pixel 10 nicht mehr existent, ja. Und von daher, ich will mich diesmal nämlich nicht so aufregen wie damals mit dem Pixel Tablet, was ja eine absolute Frechheit war, ja. Und das hat ja dazu geführt, dass ich dann eben auch auf iPad umgestiegen bin und kein Android-Tablet mehr gekauft habe. Das möchte ich jetzt hier nicht machen, wenn ich mich da ransteige, wäre das nämlich jetzt das letzte Android-Gerät, das ich mal kaufen würde. Weil ich sage mir einfach so, die Pixel-Geräte sind weit, weit, weit, weit weg von dem, von der Qualität und von der Leistungsfähigkeit, was ein Android-Gerät bringen kann von anderen Marken für die Hälfte vom Geld. Ja, und teilweise sogar noch weniger als die Hälfte vom Geld. Und daher möchte ich mich nicht darüber aufregen, sondern einfach nicht mehr drüber sprechen. Dafür spreche ich aber jetzt über YouTube. Die haben nämlich jetzt den Premium Family Account oder Plan verschärft. Ja, es ist jetzt so, dass man, wenn man jetzt, wenn ein Familienmitglied längere Zeit nicht mehr am selben Ort ist wie derjenige, der das Abo abgeschlossen hat, ja, also quasi der Family Manager. Das muss man ja einrichten. Und zwar 14 Tage. Dann wird der Premium-Zugriff gesperrt für diese Person. Das ist ja auch etwas, was ich, naja, jetzt nicht als großes Skandal abtue, aber immerhin ist es auch wieder, seht ihr es auch wieder so eine Sache, wo ich mir sage, okay, das sind lauter so Dinger, die komplizieren alles, die verkomplizieren alles. Jetzt muss ich daran auch noch wieder denken, ja. Wobei, oh gut, brauche ich eigentlich nicht, ne? Aber ich hab so einen Family-Membership-Plan, weil ich ja mehrere Geräte habe, ja. Und ich normalerweise mit einem Gerät nicht längere Zeit unterwegs bin, ohne dass ich, ja, mit dem Hauptaccount quasi, ne, nicht auch dort irgendwo eingebucht bin. Ja, kompliziert, aber ja, so ist es. Gut, ich muss mir weniger Gedanken machen, aber Leute, die jetzt wirklich, was weiß ich, drei oder vier Familienmitglieder haben, ja, und einer, was weiß ich, geht in Urlaub, ja, und die sind eben nicht alle beisammen, der Family Manager ist daheim, ja, ist ein Urlaub, gut, 14 Tage ist jetzt auch nicht so extrem kurze Spanne, aber gut, Urlaub kann auch mal 4 Wochen gehen, ne? Und dann kriegt er nach 14 Tagen eben das Ding gesperrt, den Premium-Zugang. Pff, auch nicht so optimal. Muss an so viele Sachen denken. Wird einem Angst und Bange, wenn man überlegt, ne? Wenn man jetzt mal zum Beispiel weiter weggeht, ja, funktioniert da noch alles? Früher war die Antwort ja, egal wo du dich auf der Erde befindest, ja, dein Smartphone funktioniert immer. Ja, da hoffe ich, dass es keine größeren Überraschungen gibt. Ja, ihr wisst schon, Sicherheitssachen. Ne? Ja, Sachen zum Beispiel Google Wallet. Ja, wird auf einmal eingesetzt. Ja, 1000 Kilometer weiter. Wird es dann offen bleiben? Oder wird es gesperrt werden, wenn ich dort irgendwas kaufen möchte? Ja, das ist die Frage. Wir werden sehen. Gut, jetzt nächstes Thema. Ich habe ja letzte Woche schon was erzählt von dem TCL Next Paper 60 Ultra und das ist jetzt tatsächlich auch wie angekündigt auf der IFA offen gezeigt worden und dort sind die Daten auch noch etwas genauer rausgegeben worden. Ein paar Sachen hatte ich ja schon gesagt gehabt. 6,2 Zoll IPS LCD-Display, 120 Hertz Bildwiederholfrequenz, Ja, mit der Next Paper 4.0 Screen Technology, das wirklich, die wirklich super toll ist. Damit kann man E-Books lesen, richtig gut, fast so wie mit E-Ink, aber trotzdem ganz, hat man ein ganz normales Handy-Display und das macht natürlich dann schon riesen Laune und auch draußen sieht es gut aus im Freien. Ja. Es gibt einen Stylus-Support. Dieser T-Pen Magic kann man bekommen. 70 Euro kostet es nochmal. Ja. Hat eine 50 Megapixel Hauptkamera mit optischer Image-Stabilisierung, 50 Megapixel Periskop-Telefotolinse mit dreifach optischem Zoom und eine 8 Megapixel Ultraweitwinkelkamera. Hört sich also nicht so schlecht an. Der Prozessor ist zwar nicht für Zocken jetzt groß geeignet, aber für alle anderen Aufgaben eigentlich noch okay. Der Dimensity 7400 ist schon ziemlich performant, da kann man nichts sagen. 12 GB RAM ist drin und bis zu 512 GB Storage und eine 5200 mAh Batterie. Android 15, okay, ist ein bisschen enttäuschend, dass der jetzt Android 15 drauf ist, ja, aber okay, hoffentlich kommt ein Update bald. NFC, eSIM Support, IP68 Rating und Fingerprint Sensor an der Seite. Die Preise starten dann bei 12 GB Hauptspeicher mit 256 GB Storage. Bei 449 Euro, wer 512 GB Storage haben möchte, und das kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen, weil das kostet dann 499 Euro und für 50 Euro mehr 512 GB Speicher zu haben, ist schon was Feines, finde ich. Ja. Also ist absolut super. Da hat der Prozessor, wie gesagt, also High-End-Gaming wird da nicht möglich sein. Normale Spielen gehen ohne Probleme. Also zum Vergleich, also die MediaTek Dimensity Prozessoren sind wirklich gut, ja, die kann man nicht sagen. Ich habe noch ein Gerät mit dem Dimensity 1200er Chip drin, was soll ich sagen, funktionieren immer noch ziemlich gut, ja, nur halt solche Sachen wie Genshin Impact oder sowas, das geht absolut nicht mehr, das ist klar, und ich denke, dass da wie auch der Dimensity 7400 an seine Grenzen angekommen, aber ansonsten denke ich, ist das absolut okay. Jo, also so sieht's aus, Next Paper 60 Ultra, auf jeden Fall ein Telefon im Mid-Range-Bereich, also seht ihr, so ein Gerät würde ich mir zum Beispiel lieber holen als ein Google Pixel. Ja. Ja, es gibt noch was anderes, ihr habt vielleicht schon mal Diskussionen gehört, ne? Smartphones an Schulen verbieten, ja, wie ist die Lösung, ich kann es auch sagen, ja, eine Smartwatch mit eigener SIM-Karte. Ja, und schon kann man zumindest mal die Sicherheitsfunktionen noch haben, ja. Ich würde denen was erzählen, also ich würde mein Kind in die Schule schicken mit Smartphone und wer die Schule würde was dagegen unternehmen, dann würde ich aber richtig sauer werden und weil ich finde, das ist nämlich ein absolutes Sicherheitsfeature, ja, dass eben ein Schüler ein Smartphone mit dabei hat. Dass das nicht im Unterricht benutzt werden kann oder während der Schulzeit, das ist schon okay. Aber dafür müssen die Lehrer sorgen. Wenn sie das nicht können, sollen sie sich einen anderen Beruf zulegen. Dann sind sie nämlich Versager. So einfach ist das. So, TCL hat aber auch eine Smartwatch speziell für Kids rausgebracht. Wobei, wenn ich mir die angucke, kann man auch durchaus für Erwachsene nehmen. Gibt nämlich eine besondere Funktion drin. Ja, und, ne, also, gell, man muss ja immer genau sehen, sobald etwas amtlich wird, ne, man redet ja von Smartphones, aber von Smartwatches war nie die Rede. Also sind Smartwatches nicht verboten. Ja, FU, Kulturamt, ne. So, die Besonderheit bei dieser Uhr ist, dass damit möglich ist, ja, nicht nur hier zu gucken, zu lokalisieren, okay, wo ist jetzt das Kind unterwegs, ja, bitte mit dem Kind absprechen, damit es das auch weiß, gell? Nicht heimlich machen, und sondern man kann hier auch ein Videochat, ja, ihr habt richtig gehört, ein Videochat initiieren über die Smartwatch über 4G-Netzwerke. mit Dual-Band-GPS übrigens auch. Also das heißt, Lokalisierung gut und man kann eben auch mit 4G-Netzwerken Videochat betreiben. Ja, natürlich geht auch ohne Videosignal, aber die kleine Kamera in der Uhr ist eben drin und somit kann man dann eben im Zweifel anrufen und kann sagen, ist alles in Ordnung, ist alles gut, ja, und dann ist es wunderbar. Ne? 2,5 Tage soll die Uhr durchhalten. Immerhin eine 900 mAh Batterie drin. Das ist der Wahnsinn. Gut, wenn Videochat gemacht wird, wird es wahrscheinlich dann nicht so lange halten, logischerweise. Ne? Aber insgesamt schon mal okay. Ist bemerkenswert. Ist wasserfest. IP68, 2 ATM. Das heißt, also Schwimmen, normaler Regen oder sonstige tägliche Aktivitäten sollten hiermit kein Problem sein. Ist keine Taucheruhr, aber wird auch nicht gleich kaputt gehen, wenn man mal die Hand in Eimer Wasser hält oder so. Und das ist ja besonders wichtig, ja. Ja, man kann, die Eltern können an dieser Uhr auch bestimmte Sachen sperren, zum Beispiel Games, Group Chats. Ja, oder auch festlegen, wann keine Notifications eingehen dürfen. Ja, somit kann dann zum Beispiel sichergestellt werden, dass innerhalb der Schulzeit keine Mitteilungen ankommen auf der Uhr. Ja, außer eben dieser SOS-Modus, der bleibt immer aktiviert, aber ansonsten nichts. Und ich denke, das wäre doch eine vernünftige Sache. Aber ja, das ist halt immer so, wenn bei uns etwas verboten wird, ne? Ist halt schon schade, dass die Verantwortlichen null Ahnung von Technik haben. Ja, ich weiß nicht, wer sowas entschieden hat. Wahrscheinlich die dann zu ihrem Sohn gehen und sich erklären lassen, wie das Smartphone funktioniert. Ja, oder sich eine App installieren lassen davon, weil sie überhaupt keine Ahnung haben, was überhaupt das Ding ist. Ja, und das ist immer wieder traurig, sowas zu sehen, aber naja, das gab es in jedem Zeitalter. Ja, als ich in der Schule war, da waren es die Taschenrechner, die Bösen, ja. Ja, dann habe ich halt eben so eine Calculator Watch angezogen, fertig, ne? Aber heutzutage ist es erlaubt in den meisten Schulen, weil es geht um die Formeln, ja. Gut, in Grundschulen natürlich nicht, aber das ist wieder was anderes, ja. Und ja, so ist es eben. Ich denke mal, jede Generation hat da eben solche Schwierigkeiten gehabt, weil die einfach nicht begreifen wollen, dass die neuen Technologien nicht aufzuhalten sind. Ja, und auch wenn man sie verbannt, ja, dann macht man eigentlich alles nur noch viel, viel schlimmer. Und naja. So tut man sich dann die nächste Generation von Technik-Analphabeten, ja, hochziehen. Das ist vielleicht auch nicht besonders gut, während in anderen Ländern schon ganz andere Herausforderungen stehen und das hier schon längst hinten dran gelassen wird. Ja, also, naja, egal. In Japan werden jedenfalls über Laien ganze Schulklassen gemanagt von der Schulleitung. Ja. Aber naja, man kann alles eben von zwei Seiten sehen, denke ich. Und bei uns wird halt immer die Anti-Seite gesehen, sobald irgendwas drin ist, was ich wollte gerade sagen, der Bauer nicht kennt. Ne? Es gibt ja so ein Sprichwort, was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht. Ne? Aber ich will den Bauern nicht Unrecht tun. Die sind nämlich manchmal fortschrittlicher als die Leute, die im Kultusministerium sitzen und solche haarsträubenden Entscheidungen treffen. Gut, das Honor Magic 8 Pro. Ja, das wird auch eine interessante Sache. Jetzt haben wir weitere Informationen über die 200-Megapixel-Periskop-Telefotolinse. Ja, und da ist ein Screenshot oder beziehungsweise ein Bild aufgetaucht von diesem Gerät. Und der ist ziemlich gut. Ich bin gespannt, wie dann letztendlich das Gerät ist, wenn jetzt noch mehr Bilder von dem auftauchen sollten. weil ja, Megapixel-Anzahl ist ja halt nicht alles, ne? Aber das Vorgängermodell des Honor Magic 7 RSR, die Porsche Edition, die war ja auch schon extrem gut. Und es ist zu erwarten, dass das Magic 8 eben mindestens genauso gut ist. Billig wird dieses Gerät nicht, das steht fest, wird aber auch mit einem Snapdragon 8 Elite Gen 5, also ehemalig Snapdragon 8 Elite 2, bringen. Ja, soll also schnell genug sein. Die Konkurrenten übrigens, das Oppo Find X9 und das Vivo X300 Pro, die kommen dann mit einem Dimensity 9500, das wäre natürlich meine Wahl dann, ja, haben auch eine 200 Megapixel Periskop Telefotokamera, aber wie gesagt, alleine von der Kamera hängt nicht alles ab. Da muss dann eben auch geguckt werden, dass die Software stimmt und dann sehen wir mal, wie das hier bei diesen verschiedenen Geräten ist, sobald die alle auf dem Markt sind, was allerdings noch ein bisschen dauern kann. Ja, letzte Woche habe ich ja schon gesagt, wegen dem Sideloading, da habe ich auch heute noch ein paar weitere Infos dazu. Aber da habe ich ja schon mal gesagt, wenn das Google macht mit diesem Sideloading, dann brauche ich eigentlich auch kein Gerät mehr mit Google Services und habe dann eben auch die Huawei-Geräte in den Blick genommen und bin da auch auf das Huawei Pura 80 Ultra gestoßen, das wirklich extrem gut ist. Natürlich, wenn das aktuell wird, ist schon eine andere Version auf dem Markt, ist klar. Aber das ist wirklich sehr, sehr gut. Egal ob vom Design her oder vom Display her, der Performance ist es okay. Klar, weil da ist der Kirin 29 Chip drin, der kann nicht mithalten mit dem Snapdragon 8 Gen 3, das ist ganz klar. Ja, aber ist ausreichend schnell für die normalen Sachen. 16 GB RAM ist jedenfalls mit drin und eine Meleun 920 GPU. Hat eben in Europa EMUI, in China HarmonyOS. Da würde ich mir lieber die chinesische Version holen. Ich will HarmonyOS haben dann schon. Ansonsten ist es okay von der Rechenleistung her, aber jetzt kann mit der direkten Konkurrenz eigentlich nicht mithalten. Das muss man ganz klar sagen. In anderen Bereichen allerdings schon. 5170 mAh Akku, die internationale Version, 5700 mAh die chinesische Version, 100 Watt Wire Charging, 80 Watt Wireless Charging. Das sind schon sehr schöne Daten, ja. Und da liegt es also gut. Bei der Kamera ist es also absolut top. Es ist eines der besten Kameraphones, die man für Geld kaufen kann, weil zwei Sachen vorhanden sind. Einmal ein 1 Zoll Hauptsensor bei der Kamera, ja, und dann hat man eine Dual-Telefoto-Linse. Ja, das habt ihr richtig gehört. Also nicht Dual-Kamera, sondern Dual-Linse. Das heißt, die Linse kann quasi mechanisch, wird die getauscht zwischen 3,7-fach und 9,4-fach optischem Zoom. Ja. Und das ist etwas, das kann ich noch sagen, das ist absolut top. Weil da entgeht man dann nämlich eben Bildstörungen, ja, die zum Beispiel auch beim Sony One Xperia Mark 6, beim Xperia One Mark 6 so auftreten, wenn man zum Beispiel dann in die Version geht, 3,8 bis 7,1-fach Fachvergrößerung, ja, dann merkt man nämlich, dass das Bild deutlich unschärfer wird, ja, weil das so eine Periskop-Kamera ist, ja, und eben kein Linsentausch in dem Sinne. Ja. Und genau das wird hier gemacht. Das ist echt der absolute Wahnsinn. Ich glaube, das gibt es sonst noch nicht auf dem Markt. Das ist, glaube ich, bei Huawei absolut einzigartig bei diesem Top-Gerät. Zusätzlich dazu gibt es noch eine 40 Megapixel Ultraweitwinkelkamera. Ja. Und das bedeutet eben, dass man richtig phänomenal gute Fotos machen kann, was hier auch in allen möglichen Tests bestätigt wird. Und wenn die dann alle sagen, ja, es ist ein Huawei-Gerät, ja, das hat keine Google Play Services aber bei den Kameras müssen sie alle sagen, dass es die beste Kamera ist, die sie auf einem Smartphone gesehen haben. Ja. Jedenfalls ohne das ganze AI-Geklimper. Ja. Das kommt noch zusätzlich dazu, wenn man will. Okay, aber so sieht's aus. Diese Wechsellinse ist einfach absolut. Und nicht, dass Sie das falsch verstehen, ihr müsst da nichts rumschrauben oder so, sondern das wird intern gemacht. Ja, da wird also die Linse getauscht, ja, wie so, ich glaube, das wird mit einem Drehmechanismus gemacht und dann kommt eben eine andere Linse quasi davor und dann kann man eben das Bild aufnehmen in einer anderen Vergrößerung sozusagen. 9,4-fach ist übrigens auch sehr, sehr gut. Ja, absoluter Wahnsinn. Da würde ich mich wirklich freuen, damit Fotos vom Mond und Sternenhimmel Langzeitbelichtung zu schießen. Das wäre wirklich sehr, sehr schön, denke ich. Also das ist okay. Ja, was nicht so okay ist, finde ich, ist der Preis. Und da müssen wir halt realistisch bleiben. Auch wenn ich hier sage, okay, ich würde mir dann lieber ein Huawei holen, muss ich natürlich und will natürlich auf den Preis gucken. Das letzte Smartphone, wo ich hatte, wie gesagt, von Sony, 1500 Euro. Und das habe ich immer wieder bereut, weil es eben nicht an das rankam, was der Preis eben für mich bringen muss. Ja, so einfach. Es ist ein super gutes Handy. Ja, da kann ich absolut nichts sagen. Wie gesagt, bei der Vergrößerung ab 3,8-fach, obwohl es optisch ist, ist das Bild zu unscharf. Ja, von daher nutze ich eigentlich nur die 1-2-fache Vergrößerung. Und das ist schon schade. Das muss ich sagen, das ist schon schade. Für das Geld eben. Und auch ansonsten die Funktionen, ja, die sind sehr, sehr gut. Die Soundqualität ist unglaublich gut. Ja. Auch die internen Lautsprecher sind eben 3D-Audio-fähig und das hört man auch, das ist der absolute Wahnsinn. Der DAC ist toll, für Audio viele wunderbar. Okay, ich höre ja vielleicht einmal oder zweimal im Jahr Musik, wenn ich das Handy unterwegs mit mir rumtrage. Ja, das ist genau das, was ich nicht brauche, ich weiß. Ja, und hat schöne Funktionen drin, aber 1500 Euro, nee, das... Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt für mich ein Gerät geben kann für 1500 Euro, das mich dann zufrieden macht, wo ich sagen kann, wirklich, ja, das Gerät hat sich absolut gelohnt. Ich bin froh, 1500 Euro gezahlt zu haben für dieses Gerät. Ich glaube, das gibt's gar nicht. Weil es gibt keine Funktionen in einem Smartphone für mich, die diesen Preis rechtfertigen würden. Ja? Das habe ich gelernt. Und wie gesagt, selbst wenn das hier das beste Kamerafon der Welt wäre, ich werd kein Huawei Pura 80 Ultra für 1500 Euro kaufen. Nein, mache ich nicht. Von daher, schade, aber so ist das nun mal. Ja, eben angesprochen, Android Sideloading, da habe ich ja gesagt, dass es keine Möglichkeit mehr gibt. Jetzt ist ein Artikel aufgetaucht bei Gizmo China. Es soll doch noch eine Möglichkeit geben, und zwar über die Android Debug Bridge. Das heißt, man muss einen Computer anschließen, kann dann über den Computer APKs installieren auf das Smartphone und dann eben benutzen. Aber ganz ehrlich, das ist fast schon irrelevant geworden, wenn ich keine APKs mehr herunterladen kann und die im Gerät direkt installieren kann, ohne dass die die Entwickler sich offengelegt haben bei Google, dann ist das ganze System Sideloading uninteressant geworden und es wird wahrscheinlich dazu führen, dass solche Sachen wie F-Droid verschwinden werden. Ja, weil ich habe ja gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass noch nicht mal die Hälfte der Entwickler, die bei F-Droid sind, sich hier bei Google outen, denen ihre Daten geben, damit sie APKs auf F-Droid hochladen können. Und ich glaube, auch F-Droid wird es nicht ganz so toll finden. Also ich sehe da wirklich dunkle Wolken am Himmel bei Sideloading von Android. Und das ist dann der nächste Grund, wo ich sagen würde, okay, dann brauche ich auch keine Google Services mehr. Ja, ich werde mich da umgucken. Ja, vielleicht auch noch mal gucken bei alternativen Systemen, Custom ROMs oder ähnliche. Da muss aber sichergestellt sein, dass auch nach 2026 noch Sideloading möglich ist, dass es also nie eingeschränkt wird, egal was Google für ein Mist baut. Und dann werde ich es sehen. Und es muss natürlich auch das Custom ROM auf einem aktuellen guten Smartphone laufen. Das ist ja das ganze Problem, warum ich noch nie in Betracht gezogen habe, Custom ROM zu nutzen. Alle Geräte, die da unterstützt werden, sind meistens, ja, sagen wir mal, nicht mehr das, was ich vor 2 Jahren benutzt hätte, geschweige denn aktuell benutzen würde. Also, sorry. Ich brauche keine Low-End-Geräte mit Custom ROM. Ich will die neuesten, besten Geräte mit Custom ROM haben. So sieht's aus. Gut, nächstes haben wir schon hier die App der Woche, denke ich. Nein, eins gibt's noch, genau, Google Play Games. Achtung, da wird's bald ein Update geben und ihr könnt dann die Profile online, public online stellen. Beziehungsweise es wird relativ automatisch gemacht, wenn ihr da das einstellt. Damit es so ist wie bei Steam beispielsweise, wo ihr dann sehen könnt, was eure Freunde eben zocken, ja, als quasi Überblick. Soweit ich das mitbekommen habe, soll das auch in Google Play installiert werden, also nicht nur das Play Games. Play Games soll ja, glaube ich, auch abgeschafft werden. Das wird in Google Play mit eingefügt. Das könnte noch sehr, sehr interessant werden. Ich hoffe, dass das alles Opt-in ist. Schon werden die Leute auf einmal ja massenhaft ihre Spielgewohnheiten teilen. Das wäre nicht so gut. Also, ja, okay, ne? Naja, wir werden sehen. Ja, die App der Woche ist diesmal was über VTuber, genau. Und da gibt's ein schönes Spielchen, VTuber Poker. Ich bin ja momentan total verrückt nach den VTubern, ja. Und ich sehe hier schon die Chars, die ja dabei sind, durchaus bekannte Gesichter, also nicht schlecht. VTuber Poker nennt sich das Ganze. Und ihr findet das im natürlichen Play Store kostenlos. Lustig ist es allemal, wenn man Poker möchte. Eigentlich bin ich nicht so der Poker-Fan, aber wenn man mit VTubern Poker spielen kann, zumindest natürlich in dem Spiel, also nicht wirklich mit der VTuberin, ja, dann ist das natürlich schon sehr, sehr schön. Ja, coole Sachen. Die CPU-Gegner sind ganz gut. Es gibt keine Wartenzeiten und man kann eben hier schön mit seinen Lieblings-VTuberinnen zocken. Schade, dass Lablas Darkness nicht dabei ist. Ja, die ist momentan nur hoch oben im Kurs bei mir. Ja, und natürlich auch wie Polka, die wurde übrigens erwähnt, auch in der Rios Wochensicht schon. Ja, und natürlich die Pekora. Aber was ich wirklich will, ich will ein Game mit Peko Mama drin haben. Ja, das ist das Einzige, was wirklich faszinieren wird. Aber okay, ich gebe mich dann eben mit VTuber Poker zufrieden. Es gibt nicht viel dazu zu sagen. Es ist gut gemacht. Klar, Hauptaugenmerk ist natürlich auf den VTubern, das ist ganz logisch. Aber ansonsten macht's einfach Laune und man kann dann seine Zeit ein bisschen damit verkürzen, wenn man irgendwo wartet oder so. Ja, warum auch nicht, ne? VTuber Poker hat es mir deswegen eben angetan, weil ich momentan gerade im VTuber-Fieber bin. Ja. Und ja, ich würde gerne mal einen Podcast mit einer VTuberin machen. Ja. Das wäre bestimmt ziemlich lustig. Ja. Naja, aber naja, so wie ich die Sache einschätze, wird es so schnell nicht passieren. Ne? Schade. Nun gut, also App der Woche ist diesmal ganz kurz und schmerzlos VTuber Poker kostenlos im Play Store. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und es waren auch diesmal ein paar interessante Themen für euch dabei. Die Community findet ihr unter mastodon.africa/@thenetcast oder ganz, ganz, ganz wichtig, die YouTube-Community youtube.com/@thenetcast. Auch dort könnt ihr eure Kommentare loswerden. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!